Let's begin with a prayer then. Dann beginnen wir mit einem Gebet. Father, we thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr. For this morning. Für diesen Vormittag. For your goodness. Für deine Güte. For your grace. Für deine Gnade. For your truth. Für deine Wahrheit. For Lord, all that you are. Und Herr, für alles, was du bist. And we know, Lord, that you want to take us beyond what we are right now. Und wir wissen, dass du uns weiterführen willst, höher als wir jetzt stehen. Father, we are so thankful for the freedom that we have to come to worship. Und wir sind so dankbar, Vater, für die Freiheit, die wir haben, dass wir kommen und anbeten dürfen. And to learn from your word. Und von deinem Wort etwas lernen dürfen. Father, this morning we are sponges. Und Herr, wir sind heute wie Schwämme. Ready to absorb. Und wir sind bereit, etwas aufzusaugen. Speak to us now. Und sprich jetzt zu uns. Amen. Amen. Amen. Well, it's the new year. It's almost 2007. Es ist fast 2007 jetzt. And everybody always says this. Und alle sagen das immer. I can't believe where the time is gone. Ich kann's nicht glauben, wie schnell die Zeit verflogen ist. But yet we live day by day. Aber wir leben einen Tag nach dem anderen. And we know where the time is gone. Und wir wissen, wo die Zeit hingeht. But one thing that I like about the new year. Aber etwas, was ich so schön finde am neuen Jahr. Is there's always an opportunity for a new beginning. Dass es immer eine Gelegenheit ist für einen Neubeginn. Have you ever done something in your life that you were very embarrassed about? Habt ihr je etwas in eurem Leben getan, was euch sehr peinlich ist? Have you ever done something and you say, oh, I wish I would not have awakened this morning? Und habt ihr etwas getan und ihr habt euch dann gesagt, ich wünschte, ich wäre an diesem Tag überhaupt nicht aufgewacht? Oh, just for the chance to do it all over again. Wenn ich nur die Chance hätte, das noch einmal zu tun. We've all been there. Wir haben das alle erlebt. And one of my favorite stories to illustrate this. Und eine meiner liebsten Geschichten, die das veranschaulicht. Is a story on an airplane. Ist eine Geschichte, die ist in einem Flugzeug passiert. One man that was embarrassed more than you can ever imagine. Und das war ein Mann, dem war etwas mehr peinlich, als man sich das vorstellen könnte. If you've ever flown, you know that you have a tendency to put your mind on neutral. Wenn ihr schon jemals in einem Flugzeug gesessen seid, dann wisst ihr, man neigt dazu, dass man das Gehirn ein bisschen ausschaltet. And you just kind of glide through things on the plane. Und man lässt alles an sich so vorbeiziehen. Well, a woman that was in a very beautiful business suit decided she had to go to the restroom. Und eine Frau, die ein sehr schönes Geschäftskostüm anhatte, beschloss, aufs Klo zu gehen. Yeah, and she walked up to the restroom. Und sie ist dahin gegangen zum WC. And the restroom was facing towards the outside of the plane. Und das ging hin zur Außenseite des Flugzeugs. Yeah, so it was in the middle and it was facing out. Also in der Mitte und man schaute hinaus. She went into the restroom. Und sie ging hinein ins WC. And she forgot to lock the door. Und sie hat aber vergessen, die Tür zuzusperren. No big deal. Macht an und für sich nichts. Happens all the time. Passiert immer wieder. Except. Außer. A gentleman that was sitting on the plane decided he had to go to the restroom. Ein Herr im selben Flugzeug musste auch aufs Klo. And so he starts walking up the aisle. Und geht dann den Gang entlang. To the restroom where she is. Hin zum WC, wo sie ist. Has his face down. Und schaut nach unten. He opens the door, doesn't realize that she's there. Macht die Tür auf und bemerkt nicht, dass sie da drinnen sitzt. And he steps in. Und geht hinein. Well, unfortunately, he stepped right between her legs where her skirt and her pantyhose were. Und leider ist gerade zwischen ihre Beine gestiegen und sie hatte gerade den Rock und die Strumpfhose unten. He stepped down. Und ist dahin gestiegen. And then he realized, ooh, I should not be here. Und dann ist ihm aufgegangen, and so he says, well, ich sollte nicht hier sein. I better extract myself very gently. Am besten ziehe ich mich jetzt diskret zurück. So he takes a step back. Macht einen Schritt rückwärts. But this foot is caught. Aber mit diesem einen Bein because ist er stecken geblieben. And her pantyhose. Zwar in ihrem Rock und in ihrer Strumpfhose. So as he steps back, und während eben diesen Schritt rückwärts macht, come, geht dieses Bein nicht mit. And he falls down on his back in the aisle for everyone to see. Und ist rückwärts gefallen in den Gang hinaus und alle haben es gesehen. And the fun thing about pantyhose, und das Lustige an einer Strumpfhose is ist, elastic. Dass die sehr elastisch sind. So it was just like a slingshot. Das war so wie eine Schleuder. He's on his back. Er liegt auf dem Rücken. She's surprised that he's there. Sie ist natürlich überrascht, and dass er all dort of a sudden it just slingshots her out of the toilet and she lands on top of him. Und plötzlich wird sie mit aus der Toilette geschleudert und sie landet direkt auf ihm drauf. Now you can imagine. Ihr könnt euch vorstellen. Who is embarrassed more? Wer ist jetzt mehr verlegen? The poor woman. die arme Frau, the gentleman, der Mann, but I know without a doubt, aber ich weiß ohne jeden Zweifel, both of them thought, die beiden haben sich gedacht, oh, if today would have never have started. Wenn dieser Tag heute niemals angefangen hätte. And that's the great thing about the New Year's. We have an opportunity for a new beginning. Und das ist das Großartige an einem neuen Jahr, dass wir die Gelegenheit haben, wieder neu anzufangen. If you're Chinese, I apologize, we're about 50 days early because the Chinese New Year doesn't begin until February 18th. Bei den Chinesen möchte ich mich entschuldigen, dass wir 5 Tage zu früh sind, weil 50 Tage zu früh sind. Weil das neue Jahr für die Chinesen erst am 15. Februar anfängt. 18. Februar anfängt. Anyways, it doesn't make a difference. There's nobody Egal. Chinese here. Es gibt keine Chinesen. But the custom is this when we... Oh, wait. Oh, sorry. Hey, February 18th. Woo! Am 18. Februar. So we will have 2 New Year's celebrations this year. Wir werden also 2 Neujahrfeiern haben. The great thing about New Year's is you get a chance to start again. Das Schöne am Neujahr ist, dass man die Chance hat, wieder neu anzufangen. And it's very much a custom that we give New Year's resolutions or New Year's promises. Und es ist Brauch, dass man Neujahrsvorsätze fasst. And interesting, the statistics show that when we make these promises, most people do not keep them. Und die Statistiken zeigen aber, dass wenn man einen Neujahrsvorsatz fasst, dass die meisten ihn dann nicht einhalten. And they're great ideas. Und das sind an und für sich großartige Gedanken. We want to make ourselves better. Und wir wollen besser werden, als Listen wir sind. To what the top 10 New Year's resolutions are. Hört euch die beliebtesten Neujahrsvorsätze an. I want to spend more time with family and friends. Ich möchte mehr Zeit verbringen mit meiner Familie und meinen Freunden. I want to spend more time in fitness. Ich möchte mehr Zeit verbringen, um fit zu werden. I want to tame the bulge. I want to lose some weight. Ich möchte abnehmen. I want to quit smoking. Ich möchte mit dem Rauchen aufhören. I want to enjoy life more. Ich möchte das Leben mehr genießen. I'd like to quit drinking. Ich würde gern mit dem Alkohol aufhören. I'd really like to get out of debt. Ich würde gern meine Schulden abbezahlen. This year I'm going to learn something new. Dieses Jahr werde ich etwas Neues lernen. This year I'm going to help others more. Dieses Jahr werde ich anderen mehr helfen. This year I'm going to get organized. Dieses Jahr werde ich organisierter leben. We all make promises like that in the new year. Wir alle machen zu Neujahr solche Versprechungen. And the question is, what happens to them when we let them go? Aber was passiert, wenn wir das loslassen? Well, it's interesting. The Bible is a great book for us, and you all know that. Die Bibel ist ein großartiges Buch für uns, und das wisst ihr alle. It's the Word of God. Das Wort Gottes, divinely inspired, von Gott inspiriert. It's history like no other history in the world. Eine Geschichte wie keine andere Geschichte auf der ganzen Welt. But I think the thing that touches me most is that it is a love story. Aber was mich am meisten berührt, ist, dass sie auch eine Liebesgeschichte ist. It's a love story of God's love for his people. Eine Liebesgeschichte, Gottes Liebe für sein Volk. He wants to draw him near. Er möchte, dass wir nahe bei ihm sind. He wants to give him hope. Er möchte uns Hoffnung geben. He wants to give us freedom. Er möchte uns Freiheit schenken. He wants to give us a chance for life. Er möchte uns eine Chance zu leben geben. He wants to give us joy and healing. Er möchte uns Freude und Heilung schenken. He wants to make us so much more than what we are. Er möchte uns so viel mehr machen, als wir schon sind. And I think maybe that's the most important thing about the Bible. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste an der Bibel. Is that it's a story of transformation. Sie ist eine Geschichte der Verwandlung. A change from where we are now to something new. Eine Verwandlung von da, wo wir jetzt sind, zu etwas Neues. From where we are to what we can be. Wo wir jetzt sind, zu etwas, was wir sein können. I love Philippians 1:6. Ich finde Philipper 1:6 so schön. He who began a good work in you will carry it on to completion. Er, der ein gutes Werk begonnen hat in dir, er wird es zur Vollendung bringen. You see, God realizes we're all a work in process. Gott hat erkannt, dass wir alle eine Baustelle sind. Are you satisfied where you are? Seid ihr zufrieden, wo ihr jetzt seid? Well, I'm not. Ich nicht. My family isn't satisfied where I am. Meine Familie ist auch nicht zufrieden, I see so wie ich many jetzt opportunities bin. Out there. Und ich sehe so viele Chancen und Gelegenheiten da and draußen. Yet Paul gives us the promise in Philippians that just relax, because God is continually working in your life to make you something better than you are right now. Und Paulus gibt uns aber, sagt uns aber in Philippa, dass wir einfach locker sein dürfen, weil Gott wirkt in uns und er macht uns zu etwas Besserem, als wir jetzt sind. You see, we can't stay the same. Wir können nicht unverändert bleiben. We really can't. Wir können es einfach nicht. Either we go up and become better. Entweder wir entwickeln uns höher und wir werden besser. Or we start to go the other direction. Oder wir gehen in die andere Richtung. Do we have any scientists here that specialize in physics? Gibt es Wissenschaftler, die speziell in der, auf die Physik spezialisiert sind? Aurora, does anybody know what the second law of thermodynamics is? The law of entropy. Weiß jemand, was das zweite, der zweite thermodynamische Grundsatz ist? Das Gesetz der Entropie? It's a law of physics that shows that ein physikalisches Gesetz, das zeigt, evolution is not working. Dass die Evolution nicht funktionieren kann. But the second law of thermodynamics says that things are moving into a greater and greater and greater sense of disorder. Und dieser zweite thermodynamische Grundsatz besagt, dass sich alles zu einer größeren Unordnung hin entwickelt. Left in and of themselves, things don't get better. Wenn die Dinge sich selbst überlassen bleiben, dann werden sie nicht von selbst besser. We're in a world of decay. Wir sind in einer Welt, die nach abwärts geht. We're in a world where things are getting worse. Wir sind in einer Welt, wo alles schlechter wird. And it's the same with us. Und genauso ist es bei uns. If we don't continually try to make ourselves all that God wants us to be, wenn wir nicht ständig versuchen, so zu werden, wie Gott uns haben will, then we're slowly going to be going backwards. Dann entwickeln wir uns ganz langsam rückwärts. And the great thing about it is that the Bible gives us so many examples. Und das Schöne ist, dass die Bibel uns so viele Beispiele gibt. Of people that were given a second chance. Von Menschen, die eine zweite Chance bekommen haben. Just a few of them. Moses. Ein paar von ihnen, zum Beispiel Moses. Didn't want to be a leader. Er wollte kein Führer sein. Rahab. Oder Rahab. A prostitute. Eine Prostituierte. And yet she was in the genealogy of Jesus Christ. Und trotzdem war sie in der Ahnenreihe von Jesus Christus. David. Oder David. Oh, we know David's sin. Wir wissen seine Sünde. Oh, he failed horribly. Er hat schrecklich versagt. But yet the scriptures record him as a man after God's own heart. Aber in der Schrift wird über ihn gesagt, dass er ein Mensch nach Gottes Herzen ist. What about Jonah? Oder wie war es mit Jonah? He ran from God. Er ist davon gelaufen von Got Gott. Got swallowed by a big fish. Und dann hat ihn der Fisch geschluckt. Peter. Oder der Petrus. Paul. Oder Paulus. They all were given second chances. Sie alle haben eine zweite Chance bekommen. You see, God is in the business of transforming people's lives. Es ist Gottes Metier, dass er Leben verändert. Redeeming us from death. Dass er uns loskauft vom Tod. And making us what we can be. Und dass er uns zu etwas macht, was wir nicht sein können. I think one of the greatest stories to illustrate this is a story that you probably all know. Und ich glaube, eine der großartigsten Geschichten, die das zeigt, ist eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle kennt. The story of the prodigal son. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Luke 15, if you'd like to turn there. In Lukas 15, wenn ihr dahin blättern wollt. 11-32. Interesting story. We've all heard it in many different forms. Eine interessante Geschichte und wir haben sie alle sehr oft gehört. Even many non-religious societies will tell a story similar to this. Und sogar in nicht religiösen Gesellschaften kursieren solche Geschichten wie diese. Let's read. Lesen wir sie. There was a man who had two sons. Ein Mann hatte zwei Söhne. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." Und der Jüngere sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. So he divided his property between them. Und er teilte ihnen die Habe. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Und bald danach brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. Und als er alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über das Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. So he went and he hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his field to feed his pigs. Und er ging hin und verdingte sich bei einem Bürger des Landes, und der schickte ihn auf seinen Acker, seine Schweine zu hüten. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. But no one gave him anything. Und er wollte seinen Bauch füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. But when he came to his senses, he said, "How many of my father's hired men have food to spare? And here I am, starving to death." Als aber in sich ging, sprach er, "Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, aber ich verhungere hier." "I will set out and go back to my father and say to him." Ich werde mich aufmachen und zu meinem Vater zurückgehen und zu ihm sagen. "Oh Father, I have sinned against heaven and against you." Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. "I am no longer worthy to be called your son." Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. "Make me like one of your hired men." Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. So he got up and he went to his father. Und er stand auf und ging zu seinem Vater. I love this part. Und ich liebe diesen Teil. "But while he was still a long way off," als er aber noch fern war, "his father saw him and was filled with compassion for him." Sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. "He ran to his son, threw his arms around him and kissed him." Und er lief hin und fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. "The son said to him." Der Sohn aber sprach zu ihm. "Oh, Father, Vater, I've sinned against heaven and against you." Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. "I am no longer worthy to be called your son." Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. "But," the father said to the servants, aber der Vater sprach zu seinen Sklaven, "quick, bring the best robe. Bringt schnell das beste Kleid her. And put it on him. Und zieht es ihm an. Put a ring on his finger. Und steckt ihm an einen Ring. And sandals on his feet. An die Hand und Sandalen an seine Füße. Bring the fatted calf and kill it. Und bringt das Mastkalb her und schlachtet Let's es. Let's have a feast and a celebration. Und lasst uns essen und fröhlich sein. For the son of mine was lost. Denn dieser mein Sohn war verloren. The son of mine was dead and is alive again. Er war tot und ist wieder lebendig He's geworden. Alive. He is lost and now he is found." Er war verloren und ist gefunden worden. So they began to celebrate. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Meanwhile, the older son was in the field. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. When he came near the house, he heard the music and the dancing. Als er näher kam, hörte er Musik und Tanz. So he called one of his servants. Und er rief einen der Sklaven. And asked him, what's going on? Und erkundigte sich, was das wäre. Hey, come here, what's all that noise? Hey, komm mal her, wieso ist da so ein Lärm? And the servant replied, your brother has come. Der Diener aber sprach, dein Bruder ist gekommen. Your father has killed the fatted calf. Dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet. Because he hath him back safe and sound. Weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Well, the older brother became angry. Er aber wurde zornig. And he refused to go in. Und wollte nicht hineingehen. So his father went out and pleaded with him. Dann ging der Vater hinaus und redete ihm gut zu. But he said to his father, er aber sagte zu seinem Vater, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Siehe, so viele Jahre habe ich für dich geschuftet und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Yet you never even gave me a young goat so I could celebrate with my friends. Du hast mir aber niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern kann. But when the son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fatted calf for him. Und jetzt kommt dein Sohn nach Hause und er hat seine Habe mit Huren durchgebracht und du schlachtest das Mastkalb für ihn. My son, the father said, und der Vater sagte, mein Sohn, you are always with me. Du bist immer bei mir. And everything I have is yours. Und alles, was ich habe, gehört auch dir. But we had to celebrate and be glad. Wir mussten aber fröhlich sein und uns freuen. Because this brother of yours was dead. Denn dieser, dein Bruder, war tot. And is alive again. Und ist wieder lebendig. He was lost. Und war verloren. And now he's found. Und ist wieder gefunden. Now it's interesting in the story. Most people have a tendency to concentrate on the younger son. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass die meisten Leute sich eher auf den jüngeren Sohn konzentrieren. But it's really interesting because this story has a character for each one of us. Aber in dieser Geschichte finden wir eine Figur für jeden von uns. And I think that all of us in some way, shape or form relate to one of the characters. Und ich glaube, dass jeder von uns sich mit einem dieser Figuren, dieser Gestalten da übereinstimmen kann. For example, the older son. Zum Beispiel der ältere Sohn. Is that you? Bist das du? The older son. Der ältere Sohn. He was the perfect child. Er war ein Musterkind. He never did anything wrong. Er hat nie was falsch gemacht. He was always there to follow his father's words and commands. Er war immer da und ist immer den Geboten des Vaters gefolgt. He was always there making sure that what his father wanted, he was doing. Und er war immer da und er hat dafür gesorgt, dass er genau das tut, was sein Vater will. He was a good kid. Er war ein braver Sohn. But yet there was something down in his heart that just wasn't quite right. Aber trotzdem gab es tief drinnen in seinem Herzen etwas, was nicht ganz richtig war. And we see it as the younger son gets back. Und wir sehen das, wie der jüngere Sohn zurückkommt. What happens? Was passiert? He comes in from the field one day and hears all of this partying going on, like we hear outside right now. Und er kommt heim vom Acker und er hört da wieder eine Feier stattfindet, and wie wir das hören. And he says, what's all the singing and the dancing? Und er fragt, wieso wird da gesungen und wieso tanzt man da? And one of the servants said, well, it's your brother. Und einer der Diener sagt, he's home. Dein Bruder ist nach Hause gekommen. We gotta celebrate that. Wir müssen das doch feiern. But instead of celebrating, aber anstatt dass ihm zumute ist, what's the older brother do? Was macht der ältere Bruder? Becomes bitter. Er wird bitter. Becomes angry. Er wird wütend. What does he say first of all? Was sagt er zuerst? That's unfair. Das ist unfair. Why are you treating this kid? Wieso behandelst du diesen Sohn? Like that, he doesn't deserve it. So, der verdient das doch gar nicht. In the scripture it's interesting. He can't even say my brother. He has to say your son. Und er kann nicht einmal sagen mein Bruder, er sagt dein Sohn. He is so angry and so frustrated. Er ist so wütend und so frustriert. That he can't have anything to do with him. Dass er überhaupt nichts mit ihm zu tun haben will. And he says your son went off and squandered all of his wealth with prostitutes. Dein Sohn ist davongelaufen und er hat dein ganzes Vermögen mit den Huren verschleudert. How in the world can you love him? Wie in aller Welt kannst du den lieben? How in the world can you treat him like this? Wie in aller Welt kannst du ihn nur so behandeln? He is so bitter and so angry. Er ist so verbittert und so wütend. And sometimes we're exactly the same way. Und manchmal sind wir genauso wie er. We see situations that are unfair and unjust. Wir sehen Situationen, die unfair sind und ungerecht. And we don't understand why people don't get what they deserve. Und wir verstehen nicht, warum Menschen nicht das bekommen, was sie verdienen. If I was God, wenn ich Gott wäre, I wouldn't allow him to get away with that. Ich würde ihn nicht damit davonkommen lassen. They would pay for that. Der würde dafür bezahlen. But what does the Father say? Aber was sagt der Vater? He's back. Er ist wieder zurück. This is a time to celebrate. This is a time to party. Jetzt ist die Zeit, wo wir feiern müssen. It's interesting that the older brother was not upset because he didn't receive things. Es ist interessant, dass der ältere Bruder sich nicht geärgert hat, weil er Sachen nicht bekommen hat. He did. He did receive things. Er hat schon Sachen bekommen. But he was upset because the younger son received something he didn't deserve. Aber er war so wütend, weil der Jüngere etwas bekommen hat, was er nicht verdient hatte. And because of that, he became so consumed in his bitterness. Und deswegen hat ihn seine Bitterkeit wirklich aufgefressen. Well, what about the servants? Und wie steht's mit den Dienern? We don't read too much about the servants in this passage. Wir lesen nicht so viel über die Sklaven in dieser Geschichte. They're observing everything from a distance. Und sie beobachten alles aus der Distanz. From everything we can tell in scripture, they were well cared for. Alles, was wir sehen in der Schrift, es ist gut für sie gesorgt worden. They had all their needs met. Sie hatten alle ihre Bedürfnisse wurden erfüllt. And in fact, Jesus even said that the younger son said, look, I ought to go home because my servants have food and yet I don't have anything. Und Jesus sagt sogar, dass der jüngere Sohn sagte, ich gehe nach Hause, weil die Tagelöhner Essen haben und ihnen geht es besser als mir. But you've got servants looking at something from a distance, like we do many times. Aber die Diener schauen aus der Distanz zu, wie wir das manchmal machen. And we think we understand everything. Und wir glauben, wir verstehen alles. We think we have the big picture. Wir glauben, dass wir im Bild sind. But do we? Aber sind wir? And you can imagine that some of the servants were so excited that the younger son made it back. Man kann sich vorstellen, dass manche der Diener so froh waren, dass der jüngere Sohn wieder da war, so glücklich, weil sie ihn geliebt haben. But some of them probably weren't so excited. Aber manche haben sich nicht so gefreut. And you know what happens when you have a situation like that? Und wisst ihr, was passiert, wenn so eine Situation vorkommt? Gossip starts. Der Tratsch beginnt. People start to arguing. Und die Leute beginnen zu streiten. About who is right, who is wrong, who deserves what, who doesn't deserve what. Wer hat Recht, wer ist im Unrecht, wer verdient was nicht? And you can just imagine the tension that was there. Und man kann sich vorstellen, welche Spannung es dort gegeben haben muss. But they didn't concentrate on what they were supposed to concentrate on. Aber sie haben sich nicht auf das konzentriert, worauf sie sich konzentrieren hätten sollen. What was it? Und was war das? The joy of the Father. Die Freude des Vaters. Their master was happy. Ihr Herr war glücklich. That's all that mattered for them. Das war das einzig Wichtige für sie. And yet I'm sure that they got caught. Und trotzdem sind sie da in die Falle gegangen. In the argument that was there. Oder sind gefangen gewesen in diesem Streit, der aufgekommen ist. What about the younger son? Und was war mit dem jüngeren Sohn? This is where most sermons concentrate in this parable, is on the younger son. Und in den meisten Predigten steht der jüngere Sohn im Vordergrund. Where we all go off, we're all consumed with our own ideas and our own desires. Wir alle gehen in die Fremde und wir alle sind völlig in Anspruch genommen mit unseren eigenen Gedanken und Wünschen. We think we know better. Wir denken, wir wissen es besser. If we only had control of our own destiny, man, we could go off and we could do so well. Wenn wir unser Geschick einfach nur in unsere eigenen Hände nehmen könnten und wenn wir hinausziehen könnten, wir könnten es so gut machen. It was interesting, the father let him do it. Und interessanterweise hat der Vater es ihn gehen lassen. That's hard for fathers, und das ist schwer für Väter, to let their children make mistakes. Dass sie ihre Kinder Fehler machen lassen. He knew what he was gonna do. Er wusste, was er tun würde. But yet he let him do it just the same. Aber trotzdem hat er ihn gehen lassen und es tun lassen. And it wasn't until the younger son was at his rope's end. Und erst als der jüngere Sohn wirklich ganz unten war und nicht mehr weiter wusste, that he came to his senses. Ist er wieder zu Verstand gekommen. Lord, where am I? Herr, wo bin ich? I'm starving. I'm not even getting food that the pigs are eating. Ich verhungere hier. Ich darf nicht einmal das Schweinefutter essen. All I have to do is go home. Alles, was ich tun muss, ist, dass ich nach Hause gehe. And he did. Und er ist nach Hause gegangen. And the amazing thing to me is not that he went home. Und das Wunderbare für mich ist nicht, dass er nach Hause gegangen ist. What's amazing to me is that he did not allow himself to be consumed by pride and fear. Und das Schöne für mich ist, dass er es nicht zugelassen hat, dass der Stolz und die Angst ihn auffrisst. Think about it. When we make a mistake. Denk darüber nach, wenn wir einen Fehler machen. When we've done something horrible. Wenn wir etwas Schreckliches angestellt haben. Generally we go one or two directions. Im Allgemeinen gehen wir dann in zwei Richtungen. Whoa, I don't want to confess my sin. No way. Entweder ich sage, nein, ich werde meine Sünde niemals bekennen. Because if I confess it, there might be consequences. Denn wenn ich das zugebe, dann wird es Konsequenzen geben. Or we take the pride route. Oder wir verfallen in Stolz. Yeah, really didn't sin. Ich habe doch nicht wirklich gesündigt. That wasn't all that bad. So schlimm war es wieder auch nicht. I am not going back there and begging. Da gehe ich nicht hin und werde nicht betteln dort. I am not going back there and getting down on my knees. Ich werde dort nicht zurückgehen und werde mich auf die Knie werfen. But yet the younger son changed his attitude, changed his heart and went back. Aber trotzdem, der jüngere Sohn hat seine Herzenseinstellung geändert und er ist zurückgegangen. But I think the father is the most amazing character in this story. Aber ich glaube, der Vater ist die wunderbarste Gestalt in dieser Geschichte. And of course the Father is God. Und natürlich ist der Vater Gott. And our ideal to try to be like this. Und unser Ideal, und wir sollten versuchen, so zu sein. But he had been wronged. Aber ihm ist Unrecht zugefügt worden. Exactly. He'd been treated, improperly. Er ist nicht richtig behandelt worden. He was supposed to be giving away his inheritance when he passed away to his sons. Er hätte eigentlich sein Erbe erst dann weggeben sollen, wenn er gestorben war. And yet the son came up and with this crazy idea, Lord, I can make it on my own. Just give me the opportunity. Aber trotzdem, sein Sohn ist zu ihm gekommen mit dieser verrückten Idee, ich schaff's allein, gib mir einfach nur meinen Besitz. And you know how we are as parents. Und ihr wisst, wie wir sind als Eltern. Just stepping back, shaking our heads and say, oh, you don't want to do that. Und wir treten einen Schritt zurück und wir schütteln den Kopf und wir sagen, bitte mach das nicht. You don't want to go that direction. Geh doch nicht dorthin. I've been there. Das habe ich auch schon erlebt. You don't know what's before you. Du weißt nicht, was dir blüht. Don't take that path. Geh nicht diesen Weg. But you know what? Aber wisst ihr was? This father's a good father. Dieser Vater ist ein guter Vater. This father is a loving father. Dieser Vater ist ein liebender Vater. And I think one thing that the scriptures does not give the story justice in. Und ich glaube, in einer Hinsicht gibt die Bibel, wird die Bibel dieser Geschichte nicht gerecht. Is the way that it describes how the father sees him. Also wie eben der Vater, wie beschrieben wird, wie der Vater ihn sieht. Yeah, sees the younger son. Wie er den jüngeren Sohn sieht. You can imagine the kid's been gone for a long time. Ihr könnt euch vorstellen, dieser Sohn ist jetzt eine lange Zeit and weg. He's praying every day, oh Lord, where is my younger son? Und der Vater betet jeden Tag, Herr, wo ist mein jüngerer Sohn? Father, please bring him to his senses. Vater, bitte bring ihn wieder zum rechten Verstand zurück. And I bet every single day he would stand out on the edge of his property and wait. Und ich möchte mir wetten, dass jeden Tag er an der Grenze seines Besitzes gestanden ist und auf ihn gewartet hat. If someone you love is gone, wenn jemand, den du lieb hast, wenn der weg ist, you're yearning for them to come home. Du sehnst dich danach, dass er wieder zurückkommt. And that's what the father is doing. Und das macht der Vater. And he sees him coming in a distance. Und er sieht ihn, wie er von weit weg, wie er daherkommt. How he recognized him, I don't know. Ich weiß nicht, wie er ihn erkannt hat. But he recognizes his son coming home. Aber er kennt seinen Sohn, der da auf dem Heimweg ist. Now, the scripture is pretty tame about how it describes this. Und die Schrift beschreibt das in nicht so aufregenden Worten. It says something like this. So in etwa. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. Als er noch weit weg war, sah ihn sein Vater und er hatte Mitleid mit ihm. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Er lief zu seinem Sohn, umarmte ihn und küsste ihn. Now these are Jewish people we're talking about. Und wir reden da über jüdische Menschen. If you've ever been to a Jewish wedding, wart ihr schon jemals bei einer jüdischen Hochzeit we're talking dabei? Some serious partying. Da geht's wirklich hoch her. And you know that when the father saw his son coming from a distance, und man weiß, wenn das, wie der Vater seinen Sohn sah, der da von ferne daherkam, he just didn't properly walk out there. Hi, how you doing? I'm your father. Nice to have you back. Er ist dann nicht ganz gemütlich da hinausmarschiert und hat gesagt, hallo, wie geht's dir? Ich bin dein Papa. Yeah. Schön, dass du wieder da bist. No, he was jumping up and down. He was excited. Nein, der ist vor Freude gehüpft. Er war so aufgeregt. And the way he describes it's incredible. Und wie das passiert, das ist unglaublich. You can just imagine. He says, my son, who was a dead, now he's alive. Und er hat wahrscheinlich gesagt, mein Sohn, der war tot und jetzt lebt er wieder. He was lost and now he's found, he's back again. Der war verloren und jetzt ist er wiedergefunden und er ist wieder da. And you could just see him doing a little dance. Und er hat wahrscheinlich getanzt. He tells his servants to go get the best robe in the house, bring it to him, put on his son. Hat die Diener gerufen und ihnen gesagt, sie sollen ihm das beste Kleid anziehen. Beautiful ring for his finger and sandals. Einen wunderschönen Ring für seinen Finger und Sandalen ihm geben. His heart was broken. Ihm ist das Herz gebrochen. But now it's healed. Aber jetzt ist sein Herz wieder ganz. Because his son is back. Weil der Sohn zurück ist. He loved him so much. Und er hat ihn so lieb gehabt. And the change that he saw in his son. Und diese Veränderung, die er in seinem Sohn gesehen hat. Brought him joy. Hat ihm so eine Freude bereitet. The Father is God. Der Vater ist Gott. And we all need a father like this. Und wir alle, wir brauchen so einen Vater. And yet we need to be like this in our relationships with people as well. Und wir selber, wir müssen auch so sein in unseren Beziehungen zu anderen. You know, it would have been interesting to see what life was like in this household after the party. Es wäre interessant, wenn man wüsste, wie das Leben in dieser Familie war nach dieser Feier. Now you know there's always a honeymoon in something like this. Es gibt immer so Flitterwochen. Everybody's real happy. Alle sind glücklich. My son's back. The brother wasn't happy, but you know, the house is complete again. Der Sohn ist wieder da und die Familie ist vollständig, auch wenn der ältere Bruder nicht so glücklich war damit. But after the original excitement starts to wear down, aber nachdem diese Freude sich wieder gelegt hat, what might have happened? Was hätte geschehen können? I can imagine it was pretty tense. Ich kann mir vorstellen, dass es schon ziemliche Spannungen gegeben hat. That there was friction between the brothers still. Ich kann mir vorstellen, dass es zwischen diesen Brüdern noch immer eine gewisse Reibung gegeben hat. Yet I also believe that the joy of the Father. Aber ich glaube auch, dass die Freude des Vaters in this reunion would have brought about true healing. Und dass diese Wiederheimkehr wirkliche Heilung gebracht hat. As long as the change in the Son was genuine and lasting. Solange die Veränderung in dem Sohn echt war und dauerhaft war. So the question for us this morning, und die Frage an uns ist heute, as we begin 2007, wenn wir jetzt in dieses Jahr 2007 hineingehen, how do we prepare for lasting change? Wie bereiten wir uns vor auf eine dauerhafte Veränderung? Just a few quick ways. Ein paar schnelle Methoden. First of all, you have to recognize your condition. Erstens, du musst dir über deinen Zustand im Klaren sein. You've got to realize the situation that you're in. Du musst erkennen, in welcher Situation du bist. The son did. Der Sohn hat es erkannt. His job was to feed pigs. Sein Job war, die Schweine zu füttern. Not a very nice job. Nicht die angenehmste Arbeit. But there had been a famine and it's all he could find. Aber es gab eine Hungersnot und das war das Einzige, was er finden konnte. And yet, even though he was feeding the pigs, he was hungry. Und obwohl die Schweine gefüttert hat er selber Hunger gelitten. He recognized where he was. Und hat erkannt, wo war. And he said, oh, I am crazy. Und hat sich gesagt, ich bin doch verrückt. Ich bin ein Dummkopf. Ich bin ein Dummkopf. I am here and my father's servants have so much. Ich bin da und die Diener meines Vaters, die haben so viel. And that's what we need to do. Und das müssen auch wir. We need to share our need. We need to be transparent. Wir müssen anderen zu erkennen geben, was für Bedürfnisse wir haben. Wir müssen offen sein und ehrlich. I love the honesty of Paul in Romans chapter 7. Ich liebe die Ehrlichkeit von Paulus in Römer Kapitel 7. Now this is Paul, mind you. Das ist der Apostel Paulus. He'd been a Pharisee. Und er war Pharisäer. Very important religious leader. Und er war ein sehr bedeutender religiöser Führungsperson. And now all of a sudden he's a very important person in the New Testament church. Und jetzt ist er plötzlich ein sehr wichtiger Mensch in der neutestamentlichen Gemeinde. Now you would think someone very important, very high and mighty. Und man könnte sich vorstellen, dass jemand, der sehr wichtig ist und sehr hoch beautiful, und sehr bedeutend, beautiful robes on, mit schönen Gewändern, but yet he says, aber trotzdem sagt er, Romans 7:15, in Römer 7:15, he says, I don't understand what I do. Und er sagt, ich verstehe nicht, was ich tue. The things I don't want to do, I keep doing. Das, was ich nicht tun will, das mache ich dauernd. The good I want to do, I just can't seem to do. Aber das Gute, das ich tun will, irgendwie schaffe ich das nicht. We have to be honest Wir about müssen our situation. Ehrlich sein über unsere Situation. I have a friend that has skin cancer. Ich habe einen Freund, der hat Hautkrebs. You ever seen skin cancer? Habt ihr schon jemanden gesehen mit It Hautkrebs? Is not a very pretty disease. Das ist keine eine Krankheit, bei der man nicht schön ausschaut. For a long time we were saying to this friend, und lange Zeit haben wir zu diesem Freund gesagt, you've got some weird things growing on your ears there. Da kommen irgendwelche seltsamen Gewächse bei deinen Ohren heraus. Those things that are growing on your nose, they don't belong there and you should probably do something about it. Und das wächst jetzt auch auf deiner Nase und du solltest da etwas dagegen tun. But yet he wouldn't listen. Aber er hat nicht auf uns gehört. Why? Warum? It's not that bad. Ach, so schlimm ist es nicht. I can wait until I get to the doctor next year. Nächstes Jahr gehe ich vielleicht zum Arzt. It's not important. Ist nicht so wichtig. But what happened to a skin cancer? Aber was passiert mit Hautkrebs? If it becomes malignant, it can destroy you very quickly. Wenn es bösartig wird, dann kann es dich sehr schnell. You can't ignore it. Also du kannst es nicht ignorieren. And we can't ignore the things in our lives as well. Und wir dürfen auch nicht die Dinge in unserem Leben ignorieren. We have to recognize our condition. Wir müssen erkennen, in welchem Zustand wir sind. And confess it. Und das bekennen. The thing that I like about our communion time is we have prayer down here. Und was ich so schön finde, wenn wir das Abendmahl haben, dass wir vorne stehen und dass wir beten können and miteinander. And it's an opportunity for everyone to come forward. Und jeder hat die Gelegenheit, nach vorne zu kommen and be honest. Und ehrlich zu sein. And say, Lord, und sagen, Herr, I'm dealing with this and I need your help. Ich kämpfe mit dem und ich brauche deine Hilfe. But another thing that we can do for true change and healing. Und noch etwas, was wir tun können, damit wir wahre Veränderung und Heilung erfahren. Reach out to touch God through faith. Dass wir uns zu Gott hinstrecken und ihn im Glauben berühren. Jesus tells it's recorded in Luke chapter 8 about something Jesus was doing. Und in Lukas Kapitel 8, da finden wir etwas, was Jesus getan hat. Story about a woman that had been bleeding for 12 years. Eine Frau, die hat 12 Jahre lang an einer Blutung gelitten. And it's interesting because it's a story within a story. Und das ist eine Geschichte innerhalb einer anderen Geschichte. We don't know who this woman is. Wir wissen nicht, wer die Frau war. We really don't know where she's from. Wir wissen nicht, wo sie herkommt. Don't know her name. Wir wissen nicht ihren Namen. Don't know anything about her family. Wir wissen nichts über ihre Familie. But yet she had been suffering for 12 years. Aber sie hat 12 Jahre lang gelitten. And she heard stories about this healer, Jesus of Nazareth. Und sie hat von diesem Heiler Jesus aus Nazareth gehört. And she says, all I've got to do to get healed is just go and see him. Und sie sagt sich, alles, was ich tun muss, damit ich geheilt werde, ist, ich muss nur zu ihm hingehen. And now you can imagine what her friends were like. Und ihr könnt euch vorstellen, was ihre Freunde dazu gesagt haben. You don't want to go see this guy. Nein, geh da besser nicht zu dir. You're nobody. Du bist ja ein Niemand. You're nobody. Du bist ein Nichts. There's going to be a big crowd. Da werden so viele Leute sein. Oh, the traffic's going to be terrible getting there. Der Verkehr wird schlimm sein. Du kommst da no ganz way schwer in hin. The world you'll even get a chance to talk to him. Du hast überhaupt keine Chance, dass du überhaupt mit ihm sprechen kannst. And then if you do, und wenn du es trotzdem machst, he's not going to listen to you. Der hört dir doch you're nicht not zu. Important. Du bist doch nicht wichtig. Don't waste your time. Verschwende nicht deine Zeit. But yet she did. Aber sie hat es getan. And the scripture tells us that all she did was reach out and touch him. Die Schrift sagt uns, alles, was sie getan hat, sie hat sich zu ihm ausgestreckt und sie hat ihn berührt. I'm sure she'd been to every doctor in the world. Ich bin mir sicher, dass sie jeden Arzt in der ganzen Welt aufgesucht hat. Oh Lord, help me. I'm a mess. Oh Herr, hilf mir, mir geht's so schlecht. None of them could help her. Aber niemand konnte ihr helfen. Her final hope. Ihre letzte Hoffnung. And she stepped out. Und sie hat diesen Schritt getan. And I find it interesting in the story, und das Interessante an dieser Geschichte that Jesus stops, ist, dass Jesus stehen geblieben ist and draws attention to her, und er richtet alle Aufmerksamkeit auf sie and says, who touched me? Und er sagt, wer hat mich berührt? I felt this very unusual, special touch. Ich habe so eine außergewöhnliche Berührung gespürt. Wer war das? And it was a young lady. Und das war diese junge Frau. Who just needed a touch from God. Die einfach nur eine Berührung von Gott brauchte. Reach out and touch him by faith. Streck dich aus und berühre ihn im Glauben. And you have to step out of your comfort zone. Und du musst einen Schritt machen aus deiner Bequemlichkeitszone hinaus. We get stuck in habits in the situation that we're in. Wir bleiben stecken in unseren Gewohnheiten und in der Situation, in der wir sind. And we don't give God an opportunity to do work. Und wir geben Gott nicht die Gelegenheit, dass er wirken kann. And it's understandable because the situation we find ourselves in is ours. Und das ist verständlich, denn die Situation, in der wir sind, sind wir drinnen. We own it. Die gehört uns. It's sitting right here on our shoulder. Die sitzt auf unserer Schulter. And everyone can see it. Und jeder kann sie sehen. And we want to control it. Und wir möchten das gerne in der Hand haben. But yet we've got to give it up. Aber wir müssen das loslassen. And we also need to shift the focus. Und wir müssen auch unseren Blickpunkt auf etwas anderes richten. From ourselves to others. Wir müssen wegschauen von uns selber zu den anderen. Generally, we live our lives in a bubble. Eigentlich leben wir unser Leben so in einer Blase, yeah, in unserer eigenen Welt. Yeah, you know what I'm talking about. Our own little box. Ihr wisst, worüber ich rede, in unserer eigenen kleinen Welt. And this is where our life exists. Und da spielt sich unser Leben ab. And when something happens, und wenn etwas passiert, oh, it just happens to me. Das passiert mir halt einfach. And I very easily become consumed with all of my troubles. Und sehr leicht bin ich dann völlig eingenommen mit meinen eigenen Schwierigkeiten. Instead of looking out to other people's lives. Anstatt dass ich das Leben der anderen auch anschaue. I find it very interesting that in all of the New Testament, und es ist so interessant im Neuen Testament, das sieht man überall, we don't know a whole lot about Jesus's personal life. Wir wissen nicht so viel über das persönliche Leben von Jesus. He was a person just like you and me. Er war ein Mensch so wie du und ich. He was hungry. Er war hungrig. He was tired. Er wurde müde. I'm sure he got frustrated. Und ich bin mir sicher, dass er auch Frustrationen erlebt hat. Tells us that he did. Das sehen wir auch in der Schrift. But yet we don't hear too much about him personally because he's always doing things for others. Aber wir hören nicht so viel über ihn persönlich, weil er immer etwas für die anderen tut. If I take the focus off of myself and it goes on others, then God has the opportunity to bring about change. Wenn ich wegschaue von mir selber und wenn ich auf die anderen schaue, dann hat Gott die Möglichkeit, dass er mich verändert. You know what? I hope you don't want to stay the same this year. Wisst ihr was? Ich hoffe, dass ihr nicht so bleiben wollt, wie ihr seid. My hope and prayer is that God will change me. Meine Hoffnung ist, und dafür bete ich, dass Gott mich verändern wird. That he'll change you. Dass er euch verändern wird. That he'll change us as a church. Dass er uns als Gemeinde verändern wird. And let me read you a quick story about how God can change. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen, wie Gott verändern kann. On the first day of school, Jean Thompson told her students, am ersten Schultag hat Jean Thompson ihren Schülern gesagt, I love you all the same, boys and girls. Mädels und Buben, ich habe euch alle gleich lieb. But teachers sometimes lie. Aber manchmal lügen die Lehrer. Little Teddy Stollard was a boy Jean Thompson did not like. Der kleine Teddy Stollard, das war ein Bub, den Jean Thompson nicht gemocht hat. He slouched in his chair. Er ist immer so hingelümmelt in seinem Sessel gesessen. Didn't pay attention. Er hat nicht aufgepasst. His mouth hung open in a stupor. Und er hat dauernd so vor sich hingedämmert mit offenem Mund. His eyes were always unfocused. Und sein Blick ist immer hin und her geschweift. His clothes were messed up. Und seine Kleider waren auch nicht ordentlich. His hair was uncombed. Und sein Haar war nicht gekämmt. And he smelled. Und er hat nicht gut gerochen. He was an unattractive boy, and Jean Thompson did not like him. Aber ein Kind, das war überhaupt nicht anziehend, und Jean Thompson hat ihn nicht gemocht. Teachers have records. Und Lehrer machen sich Aufzeichnungen. And Jean Thompson had teddies. Und sie hat den Teddy nicht gemocht. First class. In der ersten Klasse. Teddy's a good boy. Teddy ist ein braver Bub. He shows promise in his work and attitude, but he has a poor home situation. Seine Einstellung ist sehr vielversprechend, aber zu Hause hat er es nicht leicht. Second class. In der zweiten Klasse. Teddy's a good boy. Teddy ist ein braver Bub. He does what he's told, but he's too serious. Er macht alles, was man ihm anschafft, aber er ist zu ernst. His mother is terminally ill. Seine Mutter liegt im Sterben. Third class. In der dritten Klasse. Teddy is falling behind in his work. He needs help. Teddy kommt nicht mehr mit in der Schule und er braucht Hilfe. His mother died this year. Seine Mutter ist in diesem Jahr gestorben. And his father shows no interest. Und sein Vater interessiert sich nicht für ihn. Fourth class. In der vierten Klasse. Teddy is in deep waters. Denn der Teddy, der hat wirklich sehr große Schwierigkeiten in der Schule. He's in need of psychiatric help. He is totally withdrawn. Er braucht die Hilfe eines Psychologen und er ist völlig in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Well, the Christmas came and the boys and girls brought their presents and piled them on the teacher's desk. Und dann kam Weihnachten und die Kinder haben Geschenke gebracht und haben sie der Lehrerin auf den Tisch gelegt. They were all brightly colored, except for Teddy's. Und diese Geschenke waren alle sehr schön und bunt, außer das von Teddy. His was wrapped in brown paper and held together with string. Er hatte sein Geschenk in braunes Papier eingewickelt und mit einem Faden zusammengebunden. And on it scribbled in crayon were the words "For Miss Thompson from Teddy." Und darauf hat er mit Bleistift hingekritzelt "Für Frau Thompson von Teddy." She tore open the brown paper and out fell a rhinestone bracelet. Und sie hat dieses Papier aufgerissen und da fiel so ein Strassarmband heraus. With most of the stones missing. Und die meisten Steine haben schon gefehlt. And a bottle of cheap perfume that was almost empty. Und auch eine Flasche mit billigem Parfum und die Flasche war fast leer. When the other boys and girls began to giggle, she had enough sense to put some of the perfume on her wrist and put on the bracelet. Und als die anderen Kinder zu kichern anfingen, hatte sie genug Verstand, dass sie sich das ein bisschen Parfum auf die Hand tat und sie hat sich das Armband umgelegt. And she held up her wrist in front of the class. Und sie hat vor der Klasse ihr Handgelenk hochgehoben. And she said, "Doesn't it smell lovely?" Und hat gesagt, riecht das nicht wunderbar? Isn't the bracelet beautiful? Und dieses Armband, das ist so hübsch. And taking their cue from the teacher, they all agreed. Und die Kinder haben positiv reagiert und haben zugestimmt. At the end of the day, when all the children had left, Teddy stayed around. Und am Ende des Tages, als alle anderen Kinder schon gegangen waren, blieb Teddy noch dort. And he came over to her desk and he said, "Oh, Miss Thompson." Und er ging zu ihr zum Tisch und sagte, "Miss Thompson." "All day long you smell just like my mother." du hast den ganzen Tag wie, genauso wie meine Mami gerochen. And the bracelet, that's her bracelet. Und dieses Armband, das ist ihr Armband. And it looks real nice on you too, Miss Thompson. Und es schaut so hübsch an Ihnen aus. I'm glad you really like my presents. Und ich bin so froh, dass Ihnen meine Geschenke gefallen. And when he left, und als er wegging, she got down on her knees and she buried her head in her chair. Hat sie sich hingekniet und hat ihren Kopf auf den Sessel gelegt. And she begged God to forgive her. Und sie hat Gott um Verzeihung gebeten. The next day when the children came, she was a different teacher. Und am nächsten Tag, als die Kinder kamen, war sie verändert. She was a teacher with a heart. Sie hatte ein Herz für die Kinder. She cared for all the children, but especially those that needed extra help. Und es waren ihr alle Kinder wichtig, aber besonders diejenigen, die besondere Hilfe brauchten. Especially Teddy. Besonders Teddy. She tutored him and put herself out for him. Sie gab ihm Nachhilfe und sie setzte sich wirklich ein für ihn. And by the end of the year, Teddy caught up with a lot of the children and was even ahead of some of them. Und am Ende des Schuljahres hatte Teddy einige der Kinder eingeholt und er war sogar besser als manche andere. Several years later, Jean Thompson got this note. Und nach ein paar Jahren hat Jean Thompson einen Brief bekommen. Dear Miss Thompson, liebe Frau Thompson, I'm graduated and I'm second in my class. Ich habe als Zweitbester meine Schule abgeschlossen. I wanted you to be the first to know, love Teddy. Ich möchte es Ihnen als Erster erzählen. Grüße von Teddy. 4 years later, she got another note. Nach 4 Jahren bekam sie wieder einen Brief. Dear Miss Thompson, liebe Miss Thompson, I wanted you to be the first to know. Ich möchte, dass Sie es als Erste erfahren. The university is not easy, but I love it. Die Uni ist nicht leicht, aber mir gefällt es super. Love, Teddy Stollard. Viele Grüße von Teddy Stollard. 4 years later, there was another note. Und nach 4 Jahren bekam sie wieder einen Brief. Dear Miss Thompson, liebe Miss Thompson, as of today, I am Dr. Theodore J. Stollard. Von heute an bin ich Dr. Theodore J. Stollard. How about that? Wie finden Sie das? I wanted you to be the first to know. Ich möchte, dass Sie es als Erste wissen. And I'm getting married in July. Und im Juli werde ich heiraten. I want you to come and sit where my mother would have sat, because you're the only family I have. Ich möchte, dass Sie kommen und dass Sie dort sitzen, wo meine Mutter sitzen würde, weil Sie die einzige Verwandte sind, die ich habe. Dad died last year. Mein Papa ist im vorigen Jahr verstorben. And she went and she sat where his mother should have sat, because she deserved to be there. Und sie ging hin und sie saß dort, wo seine Mutter gesessen wäre, weil sie es verdiente. We can be change agents. Wir können Menschen sein, die Veränderungen bewirken. We can be changed. Und wir selber können auch verändert werden. And in 2007, that's my prayer. Und das ist mein Gebet für 2007. Father in heaven, thank you so much for this morning. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für diesen Morgen. Thank you that you're so true and you're so just. Danke, dass du so wahrhaftig bist und so gerecht. And Lord, that you desire us to be more than what we are. Und Herr, dass du dir wünschst, dass wir mehr sind, als wir jetzt sind. You have a plan for us, Lord. Und dass du einen Plan für uns hast, Herr. And we thank you for that. Und dafür danken wir dir. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Okay, if you have your Bibles with you, you probably don't. Wenn ihr eure Bibel mit habt, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. For those who have their Bibles memorized, aber die die Bibel auswendig kennen, turn in your minds to Romans 4. Blättert bitte in Gedanken in den Römerbrief, Kapitel 4. And we'll talk a little bit about Abraham. Und wir werden etwas über Abraham sprechen. Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitte ich. In light of the new year. Im Lichte des neuen Jahres. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Regarding Abraham, betreffend Abraham, and God's promise to Abraham, und Gottes Versprechen an Abraham, that he would be the father of many nations, dass er der Vater vieler Nationen sein würde. God has promised us many things in His Word. Gott hat uns viele Dinge in seinem Wort versprochen. Psalm 23:1. Psalm 23, Vers 1. The Lord is my shepherd; I will never lack anything. Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Does anybody lack anything tonight? Mangelt? Hat irgendjemand einen Mangel heute Abend? Anybody need a car? Jemand braucht ein Auto vielleicht? Anybody lacking? Hat irgendjemand anybody, zu wenig von irgendetwas? Anybody looking for their spouse or? Ist jemand auf der Suche nach einem Partner? Okay. What are we lacking tonight? Okay, was fehlt uns heute Abend? We have promises. Abraham had a promise. Wir haben Versprechen Gottes und auch Abraham hatte so ein Versprechen. We have the promise that all things work to the good for those who love God. Wir haben ein Versprechen, dass alle Dinge zum Besten dienen werden, wenn wir Gott lieben? How is your life working out today? Und die Frage ist, wie ist dein Leben heute Abend? Everything working to the good? Wirkt sich alles zum Guten aus für dich? Or are you having a hard time? Oder hast du es eben jetzt sehr schwierig? We have promises. Wir haben Versprechungen. And God promised Abraham, you will be the father of many nations. Und Gott hat dem Abraham versprochen, er würde der Vater vieler Völker sein. The problem was that Abraham was already old. Das Problem war, dass Abraham schon sehr alt war. And so was his wife. Und seine Frau ebenso. And God did this on purpose. Und Gott hat das absichtlich so gemacht. So that Abraham would have to believe and receive what God promised through faith. Dass Abraham nämlich das, was Gott gesagt hat, durch den Glauben annehmen musste. And God has put many things in my heart about Austria. Gott hat mir viele Dinge aufs Herz gelegt bezüglich Österreich. Things burn inside of me. Dinge, die in meinem Herzen brennen. To see an awakening. Dass ich eine Erweckung miterleben kann. I picture in my mind hundreds of young people, hundreds of them. Es gibt so ein Bild in meinem Kopf von hunderten jungen Menschen. I picture in my mind a line coming for the Lord's Supper on a Sunday that's so long. Ein Bild in meinem Kopf, dass sich die Leute zum Abendmahl am Sonntag anstellen, die so lang ist. We can't even come to the front anymore. There's just too many people. Dass gar nicht mehr alle nach vorne kommen können, weil es einfach zu viele people sind. People we don't know who have given their lives to Christ. Menschen, die wir gar nicht kennen, die ihr Leben Christus übergeben haben. Families that are turned around. Familien, die total umgewandelt wurden. People who used to be in trouble are now walking with the Lord. Menschen, die früher in ernsten Schwierigkeiten waren, sind jetzt mit dem Herrn unterwegs. Drug addicts, Drogensüchtige, business people, Geschäftsleute. Every kind of person, I have it in my mind, in my heart. Jede Art von Person, ich habe sie in meinen Gedanken, ich trage sie in meinem Herzen. I can picture an orphanage somewhere in Africa or helping poor people. Ich kann mir vorstellen, dass es dann ein Waisenhaus gibt in Afrika oder dass wir armen Menschen helfen. And yet so many times you think, how is it possible? Und doch so oft denkt man sich, wie wäre das alles nur möglich? And there's something here that it says about Abraham that we need to keep in mind. Und es steht hier etwas über Abraham, das wir uns immer vor Augen halten sollten. It says in verse 17, this is Romans 4:17, as it is written, I have made you a father of many nations. 4 Vers 17. So heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. He is our father in the sight of God. Er ist unser Vater in den Augen Gottes. Like God already made him the father of many nations. Gott hat ihn schon zum Vater vieler Völker gemacht. Where was the evidence? Aber wo war der Beweis dafür? His wife is old, he's old. Seine Frau war schon alt, er war alt. But God has already declared it. Aber Gott hat es schon vorhergesagt. So many things in the mind of God that he sees that we don't see. Es gibt so viele Dinge in den Gedanken Gottes, die er bereits sieht und wir sie aber noch nicht sehen. We need to see the things that God sees. Und es ist notwendig, dass wir die Dinge sehen, die Gott schon sieht. It says here, he is our father in the sight of God, in whom he believed. The God, this is verse 17, the end of it. The God who gives life to the dead. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckte und ins Dasein ruft. And watch this. And calls things that are not as though they were. Und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Now before I was married, also bevor ich verheiratet war, I would drive my car. Habe ich mein Auto gefahren. And I'd pray for my wife. Und während ich fuhr, habe ich für meine Frau gebetet. I didn't know who she was. Ich wusste noch nicht, wer es sein würde. But I knew that God knew who she was. Aber ich wusste, dass Gott wusste, wer sie sein and würde. I would pray for her. Und ich habe für sie gebetet. And I said, God, you know where she is. I don't know even who she is. Und ich habe gesagt, Gott, du weißt, wo sie ist. Ich weiß noch nicht mal, wer es ist. But whatever she's going through right now, strengthen her. Aber was immer sie gerade durchmacht, bitte stärke sie. Prepare her. Bereite sie vor. To be a wonderful wife. Bereite sie darauf vor, eine wunderbare Frau zu sein. Whatever she needs to go through, let her go through it before we get married. Und was immer es braucht, dass sie dazu durchstehen muss, lass sie es vorher durchstehen. And if she has difficulties now, please be with her. Und wenn sie jetzt Schwierigkeiten hat, dann bitte sei bei ihr. And you speak of things that do not exist, as though they do exist. Und dann sprichst du über Dinge, die noch nicht existieren, obwohl sie schon existieren. Because they exist in the sight of God. Weil sie in den Augen Gottes bereits Wirklichkeit sind. Now the next verse is the key, verse 18. Und der Vers 18 ist der Schlüsselvers. Against all hope. Gegen jede Hoffnung. That means natural hope. Das bedeutet natürliche Hoffnung. Against all natural hope, looking at his wife and thinking, there's just no hope here. Gegen jede natürliche Hoffnung, also er hat seine Frau angesehen und hat sich gedacht, da ist einfach she's keine Hoffnung da, sie ist einfach zu alt. Against all hope, Abraham in hope believed. Gegen jede Hoffnung hat Abraham auf Hoffnung hin geglaubt. And so became the father of many nations. Und wurde so zum Vater vieler Völker. Now, we have to learn to believe in hope. Wir müssen lernen, an die Hoffnung zu glauben. How can we change that a little bit? We in hope we believe. In der Hoffnung glauben wir. Which means this. Das bedeutet Folgendes. There's a way to believe and there's another way to believe. Es gibt zwei Arten, wie man glauben kann. The doctor says, "Ma'am, you're pregnant." Der Doktor sagt, liebe Frau, Sie sind schwanger. Okay, thank you. Gut, danke. Did you believe me? Glauben Sie mir? Yes, I did. Ja, ich glaube Ihnen. And she goes home and she just continues life as normal. Und sie geht nach Hause und führt ihr Leben so fort, wie es bisher auch war. The next lady comes in and she takes the test. Die nächste Frau kommt herein und macht den Test. The doctor says, you're pregnant. Und der Doktor sagt, Sie sind schwanger. Do you believe me? Glauben Sie mir? Yes, I do. Ja, ich glaube Ihnen. And she leaves the doctor's office. Und sie geht aus der Ordination hinaus. And she goes right to the children's clothes store. Und geht direkt in die Kinderabteilung des Kleidergeschäfts. In hope, she is believing. In der Hoffnung glaubt sie. There's a big difference. Und da ist ein großer Unterschied. The one went home and was feeling the stomach. Die eine ging nach Hause und hat den Bauch gefühlt. That person was believing, but also doubting. Diese Frau hat geglaubt, aber war auch im Zweifel. They were believing, but they were looking for evidence to continue to believe. Sie haben geglaubt, aber sie haben auch nach einem Beweis danach gesucht, um so glauben zu können. Really, they didn't believe. Also haben sie nicht wirklich geglaubt. But they were checking the stomach. Sondern sie hat ihren Bauch so abgefühlt und hat mal gewartet, ob er nicht ein bisschen größer wird. Und dann wurde der Bauch ein bisschen größer und dann hat diese Frau zum Glauben begonnen. Aber diese andere Frau hat bereits Kinderkleider gekauft, hat bereits das Zimmer ausgemalt und hat in dieser Erwartung gelebt. Und das ist der große Unterschied. Hope is to expect. Hoffnung bedeutet, in Erwartung zu sein. And we have to believe with expectation. Und wir müssen glauben mit einer Erwartung. What are we expecting God to do this year? Was erwarten wir von Gott, dass er tut dieses Jahr? If we expect God to win many more to Christ, wenn wir erwarten, dass Gott viele zu sich gewinnt, then we will build the chapel downstairs by faith. Dann werden wir im Glauben einen Stock tiefer eine Kapelle bauen. In hope, einen Saal bauen. We will prepare empty chairs before we even see the people saved. Auf Hoffnung hin werden wir leere Stühle aufstellen, damit eben Leute zum Glauben kommen. When we believe in hope, wenn wir an die Hoffnung glauben, we are already preparing. Wenn wir in Hoffnung glauben, dann bereiten wir uns bereits darauf vor. What about your finances this year? Wie geht's mit deinen Finanzen im nächsten Jahr? Do you believe that God can change them? Glaubst du, dass Gott sie verändern kann? Yes. Ja. Do you have expectation? Hast du auch eine Erwartung? What does that mean? Was soll das bedeuten? That means that you go get a savings account. Das bedeutet vielleicht, dass du ein Sparbuch eröffnest. For what? Wofür For denn? All the extra money you're gonna have. Na, für das ganze übrige Geld, das du haben wirst. You begin to prepare. Du fängst an, dich darauf vorzubereiten, weil du schon daran glaubst. You live in expectation. Und du lebst in einer Erwartung. You don't see the spouse yet. Du siehst den Partner noch nicht. But you pray about the spouse as though they exist. Aber du betest für deinen zukünftigen Partner, als ob er schon da wäre. Because they do exist in the sight of God. Weil sie ja schon da sind in den Augen Gottes. We prepare chairs, we build a new chapel. Und wir bereiten auch Stühle vor und wir bauen einen neuen Saal. We don't see those new people coming to Christ, but God sees them. Wir sehen diese neuen Menschen noch nicht zu Christus kommen, aber Gott sieht sie. This is what it means to live to believe in hope. Und das bedeutet es, in Hoffnung oder auf Hoffnung hin zu glauben. I was listening to one preacher the other night. Ich habe vor ein paar Tagen einen Prediger gehört. 2 o'clock in the morning. Es war 2 Uhr in der Früh. And he said this. Und er hat Folgendes gesagt. If you are going through the most difficult time in your life, wenn du durch die schwierigste Zeit in deinem Leben gehst, 4 things you need to do. Dann gibt es 4 Dinge, die du tun musst. Number one. Die erste Sache. Take a forward step every day. Mach einen Schritt voraus, jeden Tag. In a forward direction every day. Mach einen Schritt vorwärts, jeden einzelnen Do Tag. Do something every day that moves you forward. Tu etwas jeden Tag, das dich einen Schritt weiterbringt. That's hope. Das ist die Hoffnung. I am preparing. Ich bereite mich darauf Not vor. Doing a lot, but I'm moving forward. Ich tue nicht viel, aber ich bewege mich vorwärts. Number two, don't try to figure out your situation. Das zweite ist, versuch nicht, deine Situation zu analysieren. That's God's business. Das ist die Aufgabe Gottes. You just move forward. Wir gehen einfach nur einen Schritt vorwärts. Don't try to figure out your situation. Versuch nicht zu verstehen, wo du gerade bist. Number three. Drittens. Which is the most difficult. Und das ist der schwierigste Schritt. Take it easy. Nimm's leicht. And try to enjoy life. Und versuch das Leben zu genießen. Anything. Go get some ice cream. Was es auch sei, hol dir ein Eis. Go buy an ice. Something. Do something. Try look at a tree and just do something. Buy an apple. Tu einfach irgendwas. Schau einen Baum an oder kauf dir einen Apfel. Genieß das Leben im Augenblick. Geh durch den Wald spazieren. Breathe deep. Und atme tief ein. And just try your hardest to just enjoy life a little bit. Und versuche einfach mit deinem Herzen das Leben zu genießen, wie es ist. Four, und der vierte Punkt. Never settle for anything less than God's purpose. Gib dich nie mit weniger zufrieden als dem, was der Sinn Gottes ist. Because when we go through something difficult, denn wenn wir durch eine Schwierigkeit hindurchgehen, we always look for other options. Dann halten wir immer Ausschau nach anderen Optionen. Don't do that. Und das sollst du bitte Don't nicht settle tun. For something less than what God has promised. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, als Gott dir versprochen hat. Abraham tried that with Ishmael. Abraham hat das versucht mit der Sache mit Ismael. Sarah had the idea. Eigentlich war das Sarahs Idee. Well, you know this thing with Isaac and having your own son, it's not going to work. Hat sich gedacht, naja, weißt du, mit Isaac diese Sache, das mit dem eigenen Sohn, das wird nicht funktionieren. I'm too old. Ich bin zu alt. So look, go with my handmaid, what's her name? Hagar. Also bitte geh mit meiner Sklavin, der Hagar. And have a son. Und hab einen Sohn mit ihr. Don't do that. Don't settle for something less. Seht ihr, genau das soll man nicht machen. Man soll sich nicht mit weniger zufrieden geben. God will fulfill his promises. Gott wird seine Versprechen But erfüllen. We need to live in hope this year. Aber wir müssen dieses Jahr in Hoffnung we need leben. To have expectation. Wir brauchen diese Erwartungshaltung. We need to see things wir müssen Dinge God sehen, sees, die Gott schon sieht. That other people don't see. Dinge, die andere Menschen noch nicht sehen. There's a little story of a little girl, and she was asking her father. Es gibt eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, und die hat ihren Vater einmal gefragt. Dad, I would like to have a rabbit. Papa, ich hätte gerne so einen Hasen. No, you cannot have a rabbit. Sagt, nein, du kannst keinen Hasen bekommen. It's not realistic. What are you going to do with a rabbit? You can't have rabbits. Das ist total unrealistisch. Was macht man mit einem Hasen? Was willst du damit? But the little girl kept asking. Aber das kleine Mädchen hat immer wieder danach Daddy, gefragt. I would like to have a rabbit. Ja, Papi, ich hätte gern so einen Hasen. She kept asking and asking until the father was getting tired. Und sie hat immer wieder danach gefragt, bis der Vater irgendwann müde wurde. And then the father said, Where would we even buy a rabbit? Und dann hat der Vater gefragt, naja, wo kauft man einen Hasen überhaupt? I know. Das Mädchen hat gesagt, ich weiß wo. How do you know? Woher weißt du das? I know where to buy rabbits. Ich weiß, wo man Hasen kaufen kann. Show me. Dann zeig's mir. So they went in the car and they drove down this road. Also sie stiegen dann ins Auto ein und fuhren die Straße this hinunter. This road that they had always gone down as a family. Und diese Straße, die sie schon immer als Familie hinuntergegangen waren. And there was this little sign. Und da war dieses kleine Schild. Rabbits for sale. Hasen zu verkaufen. None of the family had ever seen this sign. Keiner der Familienmitglieder. Saw this sign. Aber sie hat das Schild wahrgenommen. Because she saw things other people did not see. Weil sie Dinge gesehen hat, die anderen nicht sahen. We need to see things that other people don't see. Wir müssen auch Dinge sehen, die andere Menschen noch nicht sehen. So the father saw the sign. Also sah der Vater dann letztendlich auch das Schild. And he said, "Well, even if we buy a rabbit, we have nowhere to keep it." Und dann hat er gesagt, naja, auch wenn wir jetzt einen Hasen kaufen würden, wir haben keinen Ort, wo sollen wir ihn aufbewahren? And the little girl said, "I've already organized that." Und das kleine Mädchen hat gesagt, ich habe schon vorgesorgt. She lived in expectation. Denn sie hat wirklich in einer Erwartungshaltung She had already built a house for the rabbits. Sie hat schon so einen kleinen Käfig gebaut Long für diesen before Hasen. The father had even agreed. Lange bevor der Vater überhaupt zugesagt She hat, einen could zu see kaufen. Things that other family members could not see. Sie hat schon Dinge gesehen, die anderen in der Familie noch nicht gesehen she haben. Lived in hope. Weil sie auf Hoffnung hingelebt hat. And if they need to live with an expectation that God will move. Dieses Jahr brauchen wir wirklich diese Erwartungshaltung, dass Gott etwas bewegen wird. What is your problem? Was ist dein Problem? Finances? Sind es vielleicht deine Finanzen? Loneliness? Oder die Einsamkeit? Difficulties in the home? Schwierigkeiten zu Hause? Personal problem? Oder persönliche Probleme? We need to believe bring this thing down. Dass Gott diese Sache wirklich auf den Boden bringen wird. That God will conquer this. Dass Gott diesen Umstand erobern wird. 2 Corinthians 2:14, he always leads us in triumph. 2. Korinther 14, Gott führt uns immer im Siegeszug an. And I'm already living. Und ich lebe schon on the other side of the problem. Auf der anderen Seite des Problems. I'm already living as though the problem. Ich lebe die ganze Zeit schon so, als ob das Problem schon erledigt wäre. This is what Abraham did. Das ist das, was der Abraham getan and when hat. We do this, und wenn wir so leben, the most wonderful thing we can do. Dann ist es das Wunderbarste, was wir tun können. Then we can rejoice evermore, dann können wir uns immer freuen and in everything give thanks, und in allen Dingen Dank sagen. For this is God's will. Denn das ist der Wille Gottes für uns. Okay, so Father in heaven, Vater im Himmel, we just pray for this new year. Wir beten für dieses neue Jahr. Let's all stand and we'll pray. Lasst uns alle aufstehen und beten. Father, we want to live in faith. Vater, wir wollen im Glauben leben. With expectation. Mit einer Erwartung. We want to see you do mighty things in our church. Wir wollen sehen, dass du wirklich große Dinge tust in unserer Gemeinde. We want to see people come to know you. Wir wollen sehen, wie Menschen zu dir kommen. We want to see you do things in our personal lives. Wir möchten sehen, wie du Dinge in unserem persönlichen Leben in our regelst, families, in unseren Familien, in our unsafe families, in unseren Familienmitgliedern, die noch nicht gerettet sind, in der Schule and at work, und auch in der Arbeit. We pray for the government. Wir beten, Herr, für die Regierung. We pray for the other churches. Wir beten auch für die anderen Gemeinden. We pray that we would see the beginning of an awakening in this country. Wir beten, dass wir den Anfang einer Erweckung sehen mögen in diesem Land. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. Just lift your hands to the Lord. Heb deine Hand zum Herrn. We thank you, Father. Und danke ihm. Thank you, Jesus. Danke, Vater. Danke, Jesus. Pray for this new year. Thank you for this last one. Danke für das kommende Jahr und für das, was vergangen ist. In these closing seconds, we thank you. In diesen letzten Sekunden danken wir dir, Herr. Praise the Lord. Preis den thank Herrn. You, Jesus. Danke, Jesus. We love you, Lord. Wir lieben dich, Herr. Bless 2007 in Jesus' name. 2007 in Jesu Namen. Amen. Amen. Here we go. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Have